Hallo, hallo, hier ist wieder Grüße aus Deutschland. Sie hören heute Teil C der Folge Münchhausen. Baron Münchhausen lebte im 18. Jahrhundert und ist bekannt geworden, weil er fantasievolle Geschichten erzählt hat. Man könnte auch sagen, weil er Lügen erzählt hat. Aber hören Sie sich ruhig den dritten Teil seiner Geschichte an. Münchhausen war auf einer Reise nach Russland. Er machte die Reise mit seinem Pferd. Er ritt also auf seinem Pferd. Es war Winter. Überall lag Schnee und es war eiskalt. Eines Abends fand er nichts, um zu schlafen. Er sah kein Haus, kein Dorf, nichts. Doch, Schnee. Er konnte nicht mehr weiter. Er band sein Pferd an einer Baumspitze fest, damit es nicht weglief. So. Er band das Pferd nicht an einem Baum fest, sondern an einer Baumspitze. Fällt Ihnen etwas auf? Es war ja auch alles voller Schnee. Und der Schnee lag so hoch, dass man nur noch die Baumspitze sah. Was ist das wohl, eine Baumspitze? Die Baumspitze. Das ist ganz oben an einem Baum. Der obere Teil von einem Baum. Er band sein Pferd also an dieser Baumspitze fest, legte sich in den Schnee und schlief ein. Als er wieder aufwachte, schien die Sonne. Und er sah, dass er mitten in einem Dorf lag, auf einem Friedhof. Er lag auf einem Friedhof, dort, wo die Toten liegen. Er lag auf einem Friedhof, neben der Kirche. Wie war er wohl dahin gekommen? Das hören wir gleich. Vorher noch ein Wort. Die Kirchturmspitze. Aus wie vielen Wörtern besteht dieses Wort? Das Wort besteht aus drei Wörtern. Die Kirche, der Turm und die Spitze. Was könnte das heißen, die Kirchturmspitze? Denken Sie mal an die Baumspitze. Der obere Teil von einem Kirchturm. Aber was war denn nun mit dieser Kirchturmspitze? Also, Münchhausen lag morgens auf einmal auf einem Friedhof, mitten in einem Dorf. Aber das war doch unmöglich. Ich hatte mich doch neben dem Baum schlafen gelegt. Und mein Pferd? Wo war mein Pferd? Ich hatte es doch am Abend neben mir angebunden. Hat mich jemand hierher getragen? War das alles Hexerei? Ich verstand die Welt nicht mehr. Plötzlich hörte ich ein bekanntes Geräusch über mir. Das war doch mein Pferd. Ihr werdet es nicht glauben. Das arme Tier. Es hing... Na, was meint ihr? Es hing hoch oben an der Kirchturmspitze. Am Wetterhahn. Es wieherte, zappelte mit allen vier Beinen und wollte runter zu mir. Wie zum Teufel war es auf diesen Kirchturm gekommen? Habt ihr eine Idee? Wer hing da oben an der Kirchturmspitze? Das Pferd hing an der Kirchturmspitze. Es hing an der Kirchturmspitze am Wetterhahn. Der Hahn ist ein männliches Huhn. Und der Wetterhahn ist ein Hahn aus Metall, der sich drehen kann. So kann man sehen, woher der Wind kommt. Hören wir diese Stelle gleich nochmal. Ach, wenn's unbedingt sein muss. Plötzlich hörte ich ein bekanntes Geräusch über mir. Das war doch mein Pferd. Ihr werdet es nicht glauben. Das arme Tier. Es hing, na, was meint ihr? Es hing hoch oben an der Kirchturmspitze, am Wetterhahn. Es wieherte, zappelte mit allen vier Beinen und wollte runter zu mir. Wie zum Teufel war es auf diesen Kirchturm gekommen? Habt ihr eine Idee? Na, wie war das Pferd wohl da hochgekommen? Ich weiß es! Ja? Jemand ist nachts gekommen und hat das Pferd mitgenommen. Aha, und dann? Er wollte Münchhausen ärgern und hat das Pferd auf den Kirchturm gebracht. Und wie? Er hat es hochgezogen mit einem Seil, ganz langsam, Zentimeter für Zentimeter. Und woher kam plötzlich der Kirchturm? Den hat Münchhausen vorher nicht sehen können. Denn er war ganz weiß, wie der Schnee um ihn herum. Ach ja. Gleich werden wir wissen, was wirklich passiert ist. Langsam verstand ich, was passiert war. Das ganze Dorf hatte unter Schnee gelegen, als ich abends hier ankam. So fest hatte es geschneit. Die Baumspitze war gar keine Baumspitze, sondern der Wetterhahn auf dem Kirchturm. Das habe ich natürlich in der Dunkelheit und weil so viel Schnee lag, nicht erkennen können. In der Nacht hat sich dann das Wetter plötzlich geändert. Es wurde warm und der Schnee schmolz. Zentimeter für Zentimeter war ich im Schlaf tiefer und tiefer gesunken, bis ich dann auf dem Friedhof neben der Kirche zwischen den Gräbern lag. Kalt zwar, aber lebendig. Ah ja, ganz logisch. Haben Sie alles verstanden, liebe Hörerinnen und Hörer? Also, das Dorf hatte unter Schnee gelegen und Münchhausen hatte das Pferd an der Kirchturmspitze angebunden. In der Nacht ging der Schnee weg, er schmolz. Und am Morgen lag Münchhausen auf dem Boden. Das Pferd aber war angebunden und hing deshalb oben am Kirchturm. Wenn Sie wollen, können Sie die Sätze aus der Geschichte auch nachsprechen. Das hatte er in der Dunkelheit nicht gesehen. Das hatte er in der Dunkelheit nicht gesehen. Plötzlich hat sich das Wetter geändert. Plötzlich hat sich das Wetter geändert. Der Schnee schmolz. Der Schnee schmolz. Auf einmal lag er auf dem Friedhof. Auf einmal lag er auf dem Friedhof. Aber das Pferd hing noch am Kirchturm. Aber das Pferd hing noch am Kirchturm. Tja, dumm gelaufen. Wie das Pferd da wieder runterkommt, erfahren Sie in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss! Du, Adi. Du, Anna. Wenn du noch einmal du, Adi, zu mir sagst, dann binde ich dich ganz oben an der Kirchturmspitze fest. Wieso? Ich habe ja nur gesagt, du, Adi. Du. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.